brennender Kerzen so viele. Sie spricht zum Pagen, du läufst einmal und holst mir den Beutel zum Spiele. Er liegt zur Hand auf meines Tisches Rand. Der Knabe, der allzu behende, war bald an des Schlosses schlürft so stumm zum Bett die schönste der Frauen. Da brach ihr die Tasse so hart an den Mund, es war ein Gräuel zu schauen. Verlegenheit, Schau, ums Prachtkleid ist's getan. Sie eilet und fliegt so behende entgegen des Schlosses. Zurück zu laufen kam entgegen der Schönen in Schmerzen. Es wusste es niemand, doch beide zusammen, sie hegten einander im Herzen. Und oh, des Glücks, des günstigen Geschicks, sie warfen mit Brust sich zu Brüsten und herzten und küssten nach Lüsten. Endlich beide sich reißen los, sie eilt in ihre Gemächer. Der Page drängt sich zur Königin groß durch alle die Degen und Fächer. Die Fürstin entdeckt, das Westchen befleckt, für sie war nichts unerreichbar, der Königin von Saba vergleichbar. Die Hofmeisterin sie rufen lässt, wir kamen doch neulich zu Streite, und ihr behauptete steif und fest, nicht reiche der Geist in die Weite. Die Gegenwart nur, die lasse wohl Spur, doch niemand wirkt in die Ferne, so gar nicht die himmlischen Sterne. Nun seht, so eben ward mir zur Seite der geistige Süßtrank verschüttet, und gleich darauf hat er dort hinten so weit dem Knaben die Weste zerrüttet. Besorg sie dir neu, und weil ich mich freu, dass sie mir zum Beweise gegolten, ich zahl sie, sonst wirst du gescholten.